Wir haben ja auch hier Erlebnisse gehabt. Wir haben die Politiker tatsächlich vor Ort gehabt. Wir sind mit den Rädern hier durchgefahren, um denen zu zeigen, wie sieht das jetzt aus, was ist auf Böhner Seite hinter der A2 los. Und da kann ich mich noch gut erinnern, wie der Oberbürgermeister sagte, da war gerade dieses Zurbrückengebäude im Bau und stand dort als Gerüst. Sowas darf hier natürlich nicht hinkommen. Genau, das sehen wir da jetzt da vorne, und damals hat auch der Oberbürgermeister, und da kommen wir gleich genau an die Stelle, wo wir damals standen, das ist ganz interessant, hat er mit dem damaligen Stadtbaurat gestanden und gesagt, alles unter 30 Hektar kommt für Hamm nicht in Frage. Und wir haben heute effektive Nutzfläche für ein Industriegebiet hier, eine Größenordnung, glaube ich, von 25, 28 Hektar. Die Gesamtfläche ist grob 30 Hektar. Aber von diesen markigen und kernigen Sprüchen ist nichts übrig geblieben heute. Diese Bereiche hier rechts und auch links, man sieht das Aufgeworfene, das sind die Grabungsstellen der Archäologen. Wir haben hier vor Ort einen großen Bagger, ziehen die oberste Krume, die Humusschicht ab. Und dann wird geguckt, erkennen wir Verfärbungen im Boden. Und überall da, wo Verfärbungen sind, ist das ein Anzeichen dafür, dass da eventuell Pfähle waren, auf denen Häuser gestanden haben, oder größere Verfärbungen, möglicherweise ja eine Schatzkammer für Archäologen, das sind ja immer die Abfallgruben, ob die da vielleicht war. Und dann gehen die Leute hin und arbeiten mit der Hand, mit Kelle und teilweise mit Pinzette und gucken, ob sie da Dinge herausarbeiten können. Das sind also noch nicht die Bauleute hier. Nein, das ist noch nicht dazu da. Hm. Aber wir sind hier auch an einer Stelle, wo uns da mal zugesichert wurde, und das war auch im Erbauungsplan, dass hier eine Abbindung des Verkehrs erfolgt, damit aus dem Industriegebiet Böhnen kein Verkehr nach Wischerhöfen-Wettfeld reinfließen kann. Diese Sperrung wurde aufgehoben auf Druck verschiedener Interessen, ich will es mal so formulieren. Dann hat man eine Durchfahrtsbegrenzung hier angebracht, die ist dann 2-3 Mal kaputt gefahren worden und demoliert worden. Dann hat die Politik resigniert letzten Endes und gesagt, ach, wir machen mal einen Versuch und gucken, wie viel Verkehr fließt da wirklich durch. Wir öffnen das jetzt mal für den Privatverkehr. Und das hat natürlich den Haken gehabt, dass es überhaupt keine Vergleichsgrößen gibt und erst recht keine verbindlichen Vergleichsgrößen. Und im Vergleich zu anderen vielbefahrenen Straßen ist auf der Wedfeller Straße vielleicht relativ wenig los, aber sicherlich, ich würde mal sagen, 10, 20 Mal mehr als vor Brückenöffnung. Diese Brücke hat nämlich über 15 Jahre lang nicht existiert, weil die mal abgerissen werden musste, weil ein Lastwagen mit Bagger obendrauf diese Brücke gerammt hatte. Das waren für uns natürlich sehr schöne Verhältnisse, weil wir diesen Verkehr nicht vor der Tür hatten. Aber insgesamt auch für den Ortsteil. Der Individualverkehr nimmt anscheinend sowieso unheimlich zu. Und wir können jetzt nachts und morgens feststellen, wann hier Schichtwechsel ist im Industriegebiet. Dann rauschen nämlich die Autos wirklich Stoßstange an Stoßstange über die Straße. Und das ist auch das, was andere Leute uns im Ort zurückmelden, dass dann der Verkehr nochmal erheblich zunimmt und morgens ab 4:30, 5 die Ruhe vorbei ist. Ja, letztendlich geht jetzt schon der Individualverkehr im Grunde genommen durch, so wie jeder das will. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn genau auf dieser Fläche ein Logistiker ansiedelt, mit Sprintern, dass natürlich die Verkehrsbelastung am Ort natürlich ins Unermessliche steigen wird. Mhm.